Dann geh raus. Ungeheuerlich. Auf Vox läuft momentan der Trailer zur nächsten Gilmore Girls Staffel. Unten eingeblendet steht irgendwas von keine Empfehlung durch Prominente beabsichtigt. Oder so. Was soll es heißen? Wird der Sender Vox etwa täglich von ABC-Promis belästigt, die unbedingt Werbung für die Serie Gilmore Girls machen wollen, um ihre eigene Bekanntheit zu steigern? Und soll dieser Text eine vorhergehende Warnung an solche Leute sein? ABC-Promis ist übrigens ein Oberbegriff von mir, weil manche nicht mal das Alphabet zu können, wie es scheint. Und ich mich weigere, die von RTL und Bild vorgegebenen Buchstabenklassifizierungen auswendig zu lernen. Naja, ich kann anscheinend nicht mehr richtig reden, denn ich verspreche mir ständig. Dieser Text, der da unten durchläuft, entlastet mich auch ein wenig. Denn ich muss gestehen, dass ich die Gilmore Girls mag. Dies könnte aber plötzlich umschlagen, wenn es dann, wie damals zu Sex and the City, irgendwelche Sondersendungen geben würde, in denen Sky Dumont mit seiner Frau oder was auch immer seinen Liebesleben analysiert. Was er in den Betten treibt, interessiert mich nicht. Während längst totgeglaubte Moderatoren des Senders darüber reden, wie peinlich manche Situationen doch für sie gewesen wären. Hätten sie diese erlebt, haben sie aber nicht, weil sie ein total langweiliges Leben führen, ja? Seit wann muss man mir die Serie erläutern? Wie arm ist das? Da war immer früher die Rede von Sex and the City-Abenden mit Freundinnen, die man veranstaltet. Aber was tun einsame Menschen sich nicht alles an, wenn sie gar keine Freunde haben? Da lässt man die Prominenten quatschen. Grausam. Ich hoffe also, dass so etwas mit diesem unauffälligen Text im unteren Bildschirmrand gleich von vornherein ausgeschlossen wird. Wenn Prominente Werbung machen, kann das ganz witzig sein, aber auch totaler Murks werden. Zum Beispiel mag ich Harald Schmidt in seiner Sendung, jedoch nicht in der Nescafé-Werbung. Ich mag es nicht, wenn er das umrührt und irgendwas mit Schaumig erzählt und selbst den Kekstest macht, da schlafe ich ein. Genau das gleiche ist es mit dem Herrn Kerner und seiner Frau, der ehemaligen Hockeyspielerin, Britta Becker. Schrecklich. Vielleicht liegt es daran, dass ich keine Tierprodukte zu mir nehme, aber diese Wurstwerbung widert mich irgendwie an. Sind sie doch so gute Eltern, weil sie den Kindern totes Tier auf den Tisch werfen, mit Janusch-Motiv. Das ist meiner Meinung nach noch das Grausamste an allem, da ich Janusch sehr toll fand als Kind. Das ist genauso wie diese Werbung mit dem Kind. Macht Werbung für Bärchenwurst oder so. Den Oberbegriff und Ausdruck Gesichtswurst finde ich sowieso etwas seltsam. Dort wird das Kind, also in der Werbung wird das Kind mit einer Scheibe Wurst in der Hand gezeigt, es klatscht ein paar Mal drauf und erklärt dann flüsternd so ein bisschen fies so, ich weiß, was drin ist, ich sag's aber nicht. Bisschen wie die Hexe aus dem Märchen, ne? Oder sowas in der Art. Das macht mich stutzig. Vor allem, weil in Babyöl kein Baby drin sein sollte und in einer Gesichts- und Bärchenwurst auch kein Gesicht und bitte auch kein Bärchen. Um zu Sportlern in der Werbung zurückzukommen. Sie werden öfters als Aushängeschild genommen heutzutage und lesen dann ihre Texte noch schlechter ab, als ich das heute tue. Unerträglich sowas. Doch nicht nur die Hockeyspielerin, sondern auch Regina Heimich erklärt, dass jedes Pfund, das sie sich nicht auf die Hüften futtert, auch nicht abgenommen werden muss. Hat sie recht, Binsenweisheit irgendwie, und wirbt dabei betonungslos und sehr monoton für Käse. Fetten Käse. Naja, übrigens, auch wenn ich Verona Poths Werbung für die Auskunft nicht so toll finde, ist sie wenigstens gut vorgetragen. Lustig fand ich es nur, als sie letztens bei Johannes B. Kerner eingeladen war. Wofür steht eigentlich das B.? Mag mich da einer aufklären? Schickt mir mal eine Mail oder kommentiert, falls ihr wisst, welch mysteriöser Name sich hinterm B versteckt. B. Punkt. Verona plauderte, um nochmal zurückzukommen, munter über ihre Werbeverträge und dass sie nur für bestimmte Sachen Werbung macht und nicht etwa für irgendwelche anderen Blöden. Daraufhin zählte sie ein paar dementsprechend von ihr negativ bewerteten Produkte auf, unter anderem Gutfried. Und während sie so erzählte, schaute sie dem Herrn Johannes B. Punkt direkt ins Gesicht. Ich glaube inzwischen, dass sie sehr wohl realisierte, zu wem sie das gerade sagte, auch wenn keiner die Miene verzog und nichts davon kommentiert wurde. Sehr unterhaltsam war es allemal. Nun denn, zum Schluss möchte ich euch noch auf einen Podcast von mir und meiner Freundin Ricky aufmerksam machen. Zunächst aus Jux und Dollerei. Ihr findet ihn unter www.ricky-und-franziska.blogspot.com. Blog mit G und Ricky mit C. Also R-I-C-I und, nicht das Zeichen, sondern ausgeschrieben, franziska.blogspot.com. Und dann bald auch bei Podstar, wahrscheinlich unter RUF, die Abkürzung für Ricky und Franziska, oder direkt unter Ricky und Franziska, weiß ich noch nicht, müssen wir mal sehen. Ich gehe jetzt mal und bringe ein paar Sportlern das Sprechen bei oder so. Bis dann. Ungeheuerlich.